en poésie, kulinarische Sestrogie, delikat und fotogen, wir strahlen wie Halogen. Hast du meine Traumfrau gesehen? Verführerisch und erogen, ein telegenes Phänomen. Hast du diese Traumfrau gesehen? Hold me.